Hi, friends! Hallo, Freunde! Another morning and I told you today we will find out, so let's find out. Ein neuer Morgen und ich sagte, heute finden wir es raus, also legen wir los. Yet in spite of all of this, I'm overjoyed. Well, why are you so overjoyed, Paul? Is there something wrong with you? Doch trotz alledem bin ich überglücklich. Paulus, warum bist du so überglücklich? Stimmt was nicht mit dir? Look, schau. For what does it matter as long Christ is being preached? Denn was macht das schon, solange Christus gepredigt wird? Paul was so Christ-focused. Paulus war so auf Christus fokussiert. That his focus was not his ministry, but was Christ. Dass sein Augenmerk nicht auf seinem Dienst, sondern auf Jesus lag. His focus was not how built he could build big, how big he could build the church, say. The church in Philippi, which Paul planted. Sein Fokus war nicht die Größe der Gemeinde, um sagen zu können, die Gemeinde in Philippi, die Paulus gegründet hat. He knew nothing but Christ. Er kannte nichts außer Christus. Christ and Christ's kingdom had to be advanced. Christus und sein Königreich sollten sich ausbreiten. Guys, Leute, if every single Christian, wenn jeder einzelne Christ and every Christian leader und jeder christliche Leiter would have this attitude, diese Einstellung hätte, we would never fight one another, but support one another. Würden wir uns niemals bekämpfen, sondern einander unterstützen. I'm not gonna help that church because I don't agree with their program. Ich helfe dieser Gemeinde nicht, denn ich stimme nicht mit ihrem Programm überein. I'm not gonna support them in this and that and the other. Dies, das oder jenes unterstütze ich nicht. Because what am I gonna get out of this? Denn was habe ich davon? Do you know? Weißt du? There is a ministry here in Brazil in Recife. Hier in Brasilien in Recife gibt es einen Dienst. There are a ministry that also works with the kids. Der auch mit Kindern arbeitet. Kids on the street. Kinder auf der Straße. And have an orphanage. Sie haben auch ein Waisenhaus. And we have a wonderful connection with them. Und wir haben eine gute Beziehung zu ihnen. And when Debbie and I were there not too long ago, als Debbie und ich vor nicht allzu langer Zeit dort waren, I realized that they have a huge heart for teenage girls with babies. Merkte ich, dass sie ein riesiges Herz für Teenager-Mädchen mit Babys haben. Because in that area is a whole bunch. Denn dort gibt es viele davon. And of course, this is also our heart. Und natürlich ist das auch unser Herz. So they don't have the finances to build a home for these girls with babies. Sie haben aber nicht das Geld, um ein Haus für diese Mädchen mit Babys zu bauen. Do you know what I said? Weißt du, was ich sagte? I went to all of our leadership team members in Kids Care and said, I want to build them the house. Ich sprach mit dem ganzen Leitungsteam von Brazilian Kids Care und sagte, dass ich das Haus für sie bauen will. It costs about 1.5 million reais. Es kostet etwa 1,5 Millionen reais. 300.000 euros. Also 300.000 Euro. And all of my team agreed with me. Und mein ganzes Team stimmte mir zu. Look, schau. What do we get from building that house? Was bringt es uns, dieses Haus zu bauen? Nothing. Nichts. Can we say that Brazilian Kids Care has another house? No. Können wir sagen, dass Brazilian Kids Care ein weiteres Haus hat? Nein. There will be absolutely no strings attached. Es werden absolut keine Bedingungen gestellt. I told these people. Ich sagte diesen Leuten. We will build it, we will pay it, and it's for you to use. Wir werden es bauen und bezahlen, damit ihr es nutzen könnt. Here is what I said to my team. Meinem Team sagte ich. It's our heart that the goodness of God will be shown to these girls. So if they show it, well, let's support them. Es ist unser Herz, dass diesen Mädchen die Güte Gottes gezeigt wird. Wenn sie das tun, lasst uns sie unterstützen. See, if you have the vision that Paul had, Christ and Christ and Christ alone is to be preached, it doesn't matter who preaches him and why they preach him. Wenn du Paulus Vision hast, dass Christus und nur Christus allein gepredigt werden muss, dann ist es egal, wer ihn predigt und warum. But the sad thing that most Christian ministry are building their own personal kingdom. Aber das Traurige ist, dass viele christlichen Dienste ihr eigenes persönliches Königreich bauen. That's why the moment other people do something seemingly against them for wrong motives. Jealousy, competition. Wenn dann andere scheinbar etwas gegen sie machen, aus falschen Motiven wie Eifersucht oder Konkurrenzdenken, we fight them, we stop them, we whine and cry. Dann werden diese bekämpft und gestoppt und es wird gejammert und geklagt. Paul doesn't only say, okay, there's nothing we can do, just let it happen. Paulus sagte nicht nur, okay, wir können nichts dagegen tun, also lasst sie einfach. He says, I am overjoyed. Er sagte, ich bin überglücklich. For Christ is preached. Weil Christus gepredigt wird. So look at this. Also schau. If they preach him with mixed motive or genuine love. Ob sie ihn mit gemischten Motiven oder mit echter Liebe predigen. He said, the message of Christ is still being preached. Die Botschaft Christi wird immer noch gepredigt. And I will continue to rejoice. Und ich werde mich weiterhin freuen. Guys, this is something that every Christian has to learn. Das ist etwas, was jeder Christ lernen muss. As long as the kingdom of God advances, let's rejoice. Solange das Königreich Gottes ausgebreitet wird, sollten wir uns freuen. And if people are having the wrong motive, who cares as long as the kingdom of God advances and Christ is being preached? Und wenn andere falsche Motive haben, wen kümmert es? Solange Christus gepredigt wird und das Reich Gottes wächst. The Apostle Paul loved Jesus and loved people so much. Der Apostel Paulus hat Jesus und die Menschen so sehr geliebt. That he was not only willing to endure people who did things to hurt him. Dass er nicht nur willens war, Menschen zu ertragen, die ihn verletzten. But if the people who did things in order to hurt him did the right thing preaching Christ, he was happy. Sondern wenn diese Leute das Richtige taten, nämlich Christus zu predigen, freute er sich. Look, schau. It doesn't matter who does what for what reason, as long as Jesus gets exalted at the end of the day. Es ist egal, wer aus welchem Grund etwas tut, solange Jesus am Ende des Tages verherrlicht wird. Oh, how I long that every Christian would have this attitude. Oh, wie sehr wünschte ich, dass jeder Christ diese Einstellung hätte. But instead, many of us have the spirit of denominationalism. Doch stattdessen haben viele von uns den Geist des Denominationalismus. Do you know that's not a new spirit? Weißt du, das ist kein neuer Geist. Two of Jesus' disciples already manifested that same spirit. Zwei der Jünger Jesu wiesen diesen Geist bereits auf. Lord. Herr. We have seen some and they were not with us. Wir haben einige gesehen, die nicht zu uns gehören. I mean, you know, they are preaching the message and they are casting out the demons, but they are not with us. They are not of our group. Sie predigen die Botschaft und treiben Dämonen aus, aber sie gehören nicht zu unserer Gruppe. Why don't you let us call fire from heaven and kill them? Warum lässt du uns nicht Feuer vom Himmel schicken und sie töten? And Jesus said, I haven't come to destroy people. Und Jesus antwortete, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu vernichten. You don't even understand. Ihr habt nichts verstanden. So look. Also schau. We have to have the attitude of Paul, as long as Christ is preached and the kingdom advances, we rejoice. Wir müssen also die Einstellung haben, wie Paulus, solange Christus gepredigt wird und sich das Königreich ausbreitet, freuen wir uns. For whatever reason they do it, we don't care. That's between them and God. Aus welchem Grund andere das tun, interessiert uns nicht. Das ist etwas zwischen ihnen und Gott. We want Jesus to be proclaimed. Wir wollen, dass Jesus verkündet wird. And we want his kingdom to advance. Und wir wollen, dass sich sein Reich ausbreitet. Let's have that attitude, people. Lasst uns diese Einstellung haben. And let's rejoice as long as Jesus gets preached. Und freuen wir uns, solange Jesus gepredigt wird. See you tomorrow. Bis morgen.